Hey, na, alles klar? Ach Andi, wie geht's? Gut, ja. Soweit, gut. Ja. Ja, wieso läuft hier so schick rum? Ja, war gerade auf der Ausbildungsmesse, habe mich da so ein bisschen umgeschaut. Aber irgendwie weiß ich noch nicht so richtig. Also wir machen eine kaufmännische Ausbildung bei der Barmenia. Daran habe ich auch schon gedacht, nur ganz ehrlich, stelle ich mir irgendwie total trocken vor. Den ganzen Tag Akten sortieren. Mit diesem Vorurteil spielt der kleine Werbefilm der Barmenia-Versicherung gezielt, um es anschließend zu widerlegen. Die Auszubildenden des Unternehmens haben den Film unter Anleitung selbst gedreht. Er ist auf der Internetseite und auf dem Portal YouTube zu sehen. Die Versicherung vergibt jedes Jahr mehr als 30 Stellen. Nur eine ist kurz vor Beginn des neuen Lehrjahres am 1. August noch frei. Dennoch, ohne Werbung geht es nicht, sagt Darius Santowski, Referent für Berufsausbildung bei der Barmenia. Also wir nutzen natürlich jetzt auch verstärkt die neuen Medien, sei es jetzt Social Media oder auch Internetpräsenz. Darüber hinaus haben wir natürlich unsere Kontaktstellen zur Arbeitsagentur als auch zur IHK, wo wir halt über diese Medien natürlich auch unsere Ausbildungsplätze publizieren. Darüber kriegen wir natürlich auch eine ganze Menge an Bewerbungen. Noch hat das Unternehmen keine Schwierigkeiten, geeignete Auszubildende zu finden. Der Versicherungskaufmann rangiert auf der Hitliste der beliebtesten Berufe noch immer weit vorn. Doch auch wenn Darius Santowski und seine Kollegen im Jahr mehr als 500 Bewerbungen auf den Tisch bekommen, der drohende Fachkräftemangel ist bei der Versicherung ein Thema. Deswegen ist das Unternehmen auf Ausbildungsbörsen präsent, an diesem Nachmittag in einem Wuppertaler Einkaufszentrum. Am Stand der Barmenia gibt Azubi Rinat Kakimianov interessierten Jugendlichen Auskunft über die Ausbildung. Eigentlich sehr spannend, sehr interessant und auch sehr lustig. Man hat viele neue Leute kennengelernt, die sehr nett sind. Man hat viel zur Ausbildung gelernt. Also am Anfang war es auch etwas anstrengend, da man viele neue Sachen lernen musste. Aber so langsam hat man sich da quasi eingelebt. Man hat da viele Leute kennengelernt, man hat den Betrieb kennengelernt. Also inzwischen ist es schon sehr gut da. Die Ausbildungsstelle zum Fachinformatiker hat der 21-Jährige über ein Praktikum gefunden. Inzwischen der klassische Einstieg bei vielen Unternehmen. Interessenten müssen häufig ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Nicht zuletzt, weil sich die Unternehmen die Ausbildung der Jugendlichen mittlerweile gern etwas kosten lassen. Wer die Prüfung besteht, hat nach der Lehre gute Berufsaussichten, sagt Darius Santowski. Also die Chance der Azubis übernommen zu werden ist sehr groß. Wir geben aber keine Garantie raus. Wir haben es in der Vergangenheit aber immer geschafft, aus personalpolitischen Gründen den Azubis auch einen anschließenden Anstellungsvertrag anbieten zu können, weil wir natürlich auch immer viel Bewegung haben und auch in der Vergangenheit unsere Mitarbeiterkapazität noch ausgebaut haben. Trotzdem gehen wir mit jedem Einzelnen ins Gespräch und gucken, wo sind seine Stärken und wo haben wir bei unserem Haus auch offene Stellen, die wir dann mit besetzen können. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Im Juli waren bei der Bundesagentur für Arbeit 135.700 unbesetzte Stellen gemeldet, 27.000 mehr als im Vorjahr. Als noch unversorgt gelten 145.800 Bewerber, rund 7.000 weniger als im Juli 2010. Eine leichte Entspannung, aber noch keine Entwarnung. Die Bundesregierung scheint den Lehrstellenmangel dagegen bereits als Problem der Vergangenheit zu betrachten. Bundesbildungsministerin Annette Schavan bei der Vorstellung des Bundesbildungsberichts im Frühjahr. Positive Perspektive für die Jugendlichen, verstärkte Anstrengungen zur Qualifizierung im Blick auf den Fachkräftebedarf. Wir werden in der nächsten Dekade eine sehr andere Situation erleben als im letzten Jahrzehnt. Im letzten Jahrzehnt stand im Vordergrund des Ausbildungspaktes, genügend Ausbildungsplätze zu bekommen. In den nächsten Jahren wird im Vordergrund stehen, Jugendliche in die Ausbildungsplätze zu bringen, die angeboten werden und die, die sich schwer tun, so zu qualifizieren und zu begleiten, dass sie in Ausbildung gehen können. Das ist letztlich die Quintessenz des Berufsbildungsberichtes 2011. Noch im Jahr 2004 stellte sich die Situation ganz anders dar. Damals fanden mehrere 10.000 Jugendliche auch nach langer Suche keine Lehrstelle. Die Bundesregierung feilschte daraufhin lange mit den Wirtschaftsverbänden um den Ausbildungspakt. Handwerk und Industrie verpflichteten sich schließlich, allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen jungen Menschen ein Angebot zu unterbreiten. 30.000 neue Lehrstellen pro Jahr sollten entstehen. Im Gegenzug verzichtete die Bundesregierung auf die angedrohte Ausbildungsplatzabgabe für Unternehmen, die keine Lehrstellen anbieten. Für die Wirtschaft ein guter Handel. Entsprechend zufrieden sind ihre Vertreter. Gregor Berghausen von der Industrie- und Handelskammer Köln. Also der Ausbildungspakt war in erster Linie mal ein sehr, sehr wichtiges Instrument, um staatliche Eingriffe in das Ausbildungssystem zu verhindern. Da hat er auch wirklich vollständig funktioniert, denn es ist eine klare Selbstverpflichtung der Wirtschaft gewesen, zu sagen, wir lösen das Problem in den Strukturen, die bewährt sind, und wir brauchen keine staatlichen Zwangseingriffe. Das hat funktioniert. Und ich glaube, man kann heute sagen, der Ausbildungspakt war das Beste, was im Prinzip dem berufsbildenden System in Deutschland passieren konnte. Die Gewerkschaften halten dagegen. Der Pakt sei von Anfang an eine Mogelpackung gewesen. Der DGB boykottiert die Vereinbarung nach wie vor. Der Vorwurf, Bundesregierung und Arbeitgeber hätten die Statistik geschönt, sagte DGB-Vize Ingrid Serbrock im vergangenen Jahr, als der Pakt noch einmal verlängert wurde. Wir haben den Eindruck, dass die Paktpartner weiterhin die Lage auf dem Ausbildungsmarkt schönrechnen. Bundesregierung und Arbeitgeber sehen auch im Jahr 2010 mehr als 72.000 Jugendliche schon als versorgt an, wenn sie in berufsvorbereitenden Maßnahmen stecken, in Praktika oder in Einstiegsqualifizierungen. Und das, obwohl sie von der Bundesagentur als ausbildungsreif eingestuft wurden. Das heißt, die suchen tatsächlich einen Ausbildungsplatz. Offenbar geht es aber den Paktpartnern mehr um die Erfolgsbilanz bei der Pressekonferenz als ernsthaft um die Ausbildung von jungen Fachkräften. Die Unternehmen kontern. Sie seien ihren Verpflichtungen nachgekommen und hätten jedes Jahr 25.000 Jugendlichen mit eingeschränkten Vermittlungsperspektiven eine Einstiegsqualifizierung angeboten. Das ist allerdings so auch im Ausbildungspakt festgeschrieben. Und die Unternehmen erhalten dafür auch staatliche Unterstützung. Außerdem beklagt die Wirtschaft, sie fände bereits jetzt für viele offene Stellen keine geeigneten Bewerber. Professor Friedrich Hubert Esser leitet das Bundesinstitut für Berufsbildung. Seiner Einschätzung nach haben die Unternehmen inzwischen verstanden, dass sie schon aus Eigeninteresse mehr ausbilden müssen. Wir können absehen, dass wir spätestens ab 2015 mehr Probleme bekommen werden, als wir es heute schon haben in verschiedenen Branchen, was die Fachkräftesicherung angeht. Das hat wieder etwas mit der demografischen Entwicklung zu tun. Und gerade die Säule der Ausbildung, unsere Kleinbetriebe, beispielsweise Handwerksbetriebe, setzen bei Rekrutierung verstärkt auf Ausbildung. Bereits am frühen Morgen ist Christian Baumann mit seinem Kollegen auf der Baustelle in einem Kölner Mehrfamilienhaus. Wir drücken gerade die Gasleitung ab. Das heißt, wir gucken, ob die dicht ist. Christian Baumann ist Azubi im dritten Lehrjahr bei der Heizungsfirma Püttmann. Als Hauptschulabsolvent mit schlechten Noten hatte er sich zunächst ein Jahr lang erfolglos beworben. Ja, war schwierig. Ja, ich habe lange gebraucht, bis ich eine Lehrstelle gefunden habe. Ich habe auch ein Berufsgrundschuljahr gemacht, weil ich nicht direkt eine Ausbildung gefunden habe. Ja. Michael Püttmann hat in den vergangenen Jahren immer wieder Hauptschüler mit schlechten Noten ausgebildet. Sie mussten den Wissenstest der Innung bestehen, einen guten Eindruck im Vorstellungsgespräch machen und bei einem Praktikum zeigen, dass sie sich für den Beruf interessieren. Ein weiteres Kriterium, auf das Michael Püttmann nach vielen Jahren Erfahrung mit Azubis achtet, ein intaktes Elternhaus. Das ist ja das Riesenproblem, dass viele Auszubildende einfach viel zu viele Probleme zu Hause haben. Und Vater kümmert sich nicht oder Mutter kümmert sich nicht, die sind getrennt, der Junge wohnt alleine bei der Oma. Kann ja alles gut und in Ordnung sein, aber wir haben wirklich auch einige, die hier es nicht geschafft haben, die ich vorzeitig entlassen musste. Die sind einfach nicht zur Arbeit gekommen, die haben nicht angerufen, die sind dauerhaft krank. Dann fahren sie einfach zum Vater irgendwo hin, weil sie da Sehnsucht nach haben. Also ich denke, die Auszubildenden, die haben privat einfach zu viel Probleme. Ein Problem, mit dem der Geschäftsführer nicht alleine dasteht. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks geht sogar davon aus, dass jeder vierte Jugendliche nicht ausbildungsfähig sei. Und da helfen nach Einschätzung von Michael Püttmann auch Einstiegsqualifizierungen wenig. Aus den negativen Erfahrungen der vergangenen Jahre zieht er jetzt die Konsequenz. Statt bisher 18 Azubis will er künftig nur noch 8 ausbilden und die dafür intensiver vorher testen. Denn Püttmann weiß, er wird wegen des drohenden Fachkräftemangels in Zukunft verstärkt Azubis übernehmen müssen. Doch auch eine strenge Auswahl bringt nicht immer den gewünschten Erfolg, weiß Uwe Klose. Er ist beim Kölner Drahtwerk für die Ausbildung zum Fertigungsmechaniker zuständig. Ich sag mal, wir führen einen relativ einfachen Einstellungstest durch mit ganz normalen Grundrechenarten, Dreisatz, ein bisschen logisches Denken. Und die Schwelle ist eigentlich, 60-70% sollten schon erreicht werden. Nur wir haben im Grunde genommen über 40% keinen Bewerber gehabt, der die 40%-Marke da wirklich geknackt hat. Und dann sagen wir natürlich, lieber nicht. Uwe Klose hätte gern noch einen weiteren Lehrling eingestellt, doch nach einer wochenlangen Auswahlphase haben er und seine Kollegen für dieses Jahr das Thema abgehakt. Klagen, die nach Einschätzung der Kammern und Innungen in den vergangenen Jahren immer häufiger zu hören sind. Ihr Kommentar: Wir haben genügend Lehrstellen mit Übernahmeperspektive im Angebot, finden aber keine geeigneten Kandidaten. Das sagt auch Uwe Klose. Wir bieten den jungen Leuten, wenn dann wirklich die Leistung stimmt, auch in der Ausbildung, danach an, auf Abendform, sich weiterzubilden, einen Techniker zu machen oder Meister zu machen. Und wir haben im Grunde genommen von 83 an alle leitenden Stellen hier im Unternehmen, fast alle sind besetzt durch ehemalige Auszubildende. Nahmen die Firmen vor ein paar Jahren am liebsten Abiturienten, freuen sie sich inzwischen wieder über Bewerber mit einem guten Realschulabschluss, sagt Gregor Berghausen. Es ist mehr oder weniger der Wettbewerb unter den Unternehmen entbrannt, nicht nur um die besten Bewerber, sondern auch um die beste Idee, wie man an gute Bewerber kommt. Publikumsmagnet auf der Ausbildungsmesse im Wuppertaler Einkaufszentrum ist der Werkzeughersteller Kniepex. Hier stehen gleich 5 Azubis im Blaumann hinter einer Werkbank, an der die Besucher selbst schrauben und hämmern dürfen. Tim Becker im 3. Lehrjahr gibt Tipps. Ja, wir haben hier verschiedene Vorrichtungen, an denen wir zum einen unsere Zangen demonstrieren können, was man halt für, ich sag jetzt mal, Kräfte ausüben kann, zum Beispiel Klemmkräfte oder halt welches Drehmoment. Und dann haben wir hier auch zum Beispiel eine Vorrichtung im Vergleich, ein normaler Maulschlüssel eben zu unserem Zangenschlüssel. 2 begeisterte Väter probieren schon seit 5 Minuten die verschiedenen Werkzeuge aus, während Tim Becker ihren Söhnen erklärt, was in seiner Branche zählt. Ja, wenn wir jetzt mal so von den Schulnoten ausgehen, Mathe, klar, braucht man. Ein bisschen Physikkenntnisse sind auch nicht schlecht. Aber am wichtigsten ist einfach das Interesse. Wenn einen das nicht interessiert, dann sollte man das auch nicht machen. Man muss wirklich, sag ich mal, eine Veranlagung dazu haben, halt, ich sag mal, gerne zu schrauben oder halt gerne irgendwelche Sachen zu basteln oder wie auch immer. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich davon abraten, weil dann macht es einfach keinen Spaß. Aufmerksam blicken die beiden jungen Interessenten Tim Becker an. Dem macht seine neue Aufgabe als Werbeagent sichtlich Spaß. Im Hintergrund sieht ihm sein Ausbildungschef wohlwollend zu. Keiner könnte den Spaß an einer Lehre wohl glaubhafter vermitteln als ein begeisterter Azubi. Souverän erklärt Tim Becker den Schülern die Inhalte des Lehrplans und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung. Zum Schluss drückt er ihnen noch eine Hochglanzbroschüre zu den verschiedenen Ausbildungsberufen in seinem Unternehmen in die Hand. Gleich mit dabei Tipps für die Bewerbungsmappe. Sichtlich beeindruckt ziehen die beiden Jungen ab. An der Werkbank wartet schon der nächste Interessent. Auch die Industrie- und Handelskammern lassen sich etwas einfallen. Hallo und herzlich willkommen hier beim 2. Azubi Speed Dating der IHK Köln. Mit Juliane Ziegler. Und Christoph Krachten. Ja, und ihr solltet jetzt so schnell wie möglich hier zum Rhein-Energie-Stadion kommen, denn bei diesem Azubi Speed Dating habt ihr die Möglichkeit, innerhalb von 10 Minuten tatsächlich in einem kleinen Bewerbungsgespräch zu einem Ausbildungsplatz zu kommen. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg. Viel Erfolg, ja. 2 gut gelaunte Moderatoren begrüßen die Zuschauer der Internet-Live-Übertragung des Azubi Speed Datings der Industrie- und Handelskammer aus einem Stadion in Köln. Die Gespräche dauern nur 10 Minuten, dann ertönt ein Gong, weiter geht es zum nächsten Infostand. Für einen ersten Eindruck reicht es und die Interessenten können mehrere Unternehmen an einem Tag kennenlernen. Rund 600 Jugendliche und 50 Unternehmen waren in diesem Jahr dabei. Wie viele Verträge im Anschluss tatsächlich abgeschlossen wurden, weiß man bei der IHK allerdings nicht. Hauptsache topmodern mit eigener Facebook-Seite und Twitter-Account. Wer im neuen Ideenwettbewerb um die Aufmerksamkeit der plötzlich rar gewordenen Azubis bestehen will, muss mit der Zeit gehen. Das Schülerportal planetberuf.de, mein Start in die Ausbildung, versorgt Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren in jeder Stufe ihres Berufswahlprozesses mit den richtigen Informationen. Hinter dieser Idee steht die Bundesagentur für Arbeit. Auch sie hat verstanden, dass die meisten Schüler nicht mehr ins Berufsinformationszentrum gehen, sondern das Internet nutzen. Wer noch gar nicht weiß, was er werden möchte, kann sich auf Planet Beruf zunächst Broschüren über generelle Arbeitsmöglichkeiten in den Bereichen Computer, Gebäudetechnik oder Metallerzeugung herunterladen. Je weiter man blättert, desto differenzierter wird das Bild, bis am Ende alle möglichen Ausbildungsberufe der Branche mit Kurzbeschreibung und Verdienstmöglichkeiten aufgelistet sind. Prägnante Texte, viele Fotos von Azubis bei der Arbeit und weiterführende Links bis hin zu Ansprechpartnern bei Unternehmen. Schritt für Schritt können sich die Nutzer durch das Angebot klicken und so einen guten Überblick bekommen. Denn das große Problem vieler Betriebe, die Azubis suchen, ist, im Schnitt kennen Schüler noch immer nur 8 bis 10 der über 300 anerkannten Lehrberufe. Und schließlich kann nicht jeder Einzelhandelskaufmann lernen. Dieser Beruf ist noch immer auf Platz 1 der Hitliste bei Jugendlichen. Selbst wenn man einen Ausbildungsplatz findet, sind die Chancen, anschließend arbeitslos zu werden, in den Trendberufen oft deutlich höher als in weniger bekannten und beliebten Branchen. Deswegen stellt das Portal jede Woche besonders ausgefallene Jobs vor. Du möchtest dein Hobby zum Beruf machen? Falls du handwerklich begabt und musikalisch bist, in Mathe und Physik etwas drauf hast, kannst du in einer Ausbildung erlernen, wie man ein Instrument anfertigt. In anschaulichen Reportagen werden im nächsten Schritt die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten erläutert. Geigenbauer, Holzblasinstrumentenmacher, Zupfinstrumentenmacher. Dazu ein kleiner Test, bei dem die Schüler ihre musikalischen Fähigkeiten einschätzen können. Für eher technisch Interessierte gibt es ein Porträt eines gerade erst geschaffenen Berufs. Die Ausbildung zum Geomatiker, einem Experten für die Erfassung von Raumdaten am Heinrich-Hertz-Europakolleg in Bonn. Dieser Beruf ist sehr zukunftsträchtig. Erinnern Sie sich an die Entwicklung, was Google Earth angeht. Das konnte man vor 10, 15 Jahren noch nicht absehen. Erinnern Sie sich jetzt an Smartphones. Die digitalen Kameras sind mittlerweile alle mit GPS ausgestattet. Nicht alle, aber sehr viele. Von daher kann man eigentlich absehen, dass die neuen technischen Entwicklungen genau in die Richtung zeigen, die der Geomatiker versucht abzubilden. Als stellvertretender Leiter des Bonner Kollegs hat Bernd Kunz gute Kontakte zu zahlreichen Unternehmen der Branche. Die suchen händeringend Fachkräfte in dem neuen Bereich, zu dem es bis vor einem Jahr noch keine passgenaue Ausbildung gab. Nun gilt es bei jungen Menschen, das Interesse für den modernen Beruf zu wecken. Lucia Rütten ist die Erste, die sich getraut hat, den Schritt zu wagen. Ich habe schon studiert, ich habe Agrarwissenschaften studiert und war dann nach meinem Abschluss ein Jahr arbeitslos und habe halt so in der Bewerbungsphase gemerkt, dass gerade dieser Bereich Geoinformationssysteme auch im Bereich Naturschutz immer wichtiger wird und dass das aber im Studium gefehlt hat oder nur sehr minimal angesprochen wurde. Und dann habe ich im Prinzip zufällig den Ausbildungsberuf Geomatiker gefunden, habe mich beworben und bin dann halt auch direkt genommen worden. Das erste Berufsschuljahr hat Lucia gemeinsam mit den Auszubildenden zum Vermessungstechniker absolviert. In der Spezialisierungsphase im zweiten Jahr werden die Fachrichtungen dann getrennt unterrichtet. Vizeschulleiter Bernd Kunz sieht für beide Berufsgruppen gute Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz. Es gibt leider sehr viele, gerade auch im Moment, sehr viele Betriebe, die rufen hier in der Schule an oder auch mich privat und fragen, ob ich nicht jemand wüsste, der eine Stelle benötigt. Es ist leider so, dass viele Betriebe in der Vergangenheit nicht ausgebildet haben, die jetzt händeringend eine Fachkraft suchen. Und da können Sie sich vorstellen, was meine erste Reaktion ist, nämlich hätten Sie mal besser ausgebildet. Die jungen Leute, die jetzt in der Ausbildung sind, denen gebe ich große Chancen, dass sie nach ihrer Ausbildung, vor allen Dingen, wenn sie so gut weiterläuft wie jetzt, eine Übernahme bekommen in ihrem Betrieb.